Dass wir folgen müssen, was in der Familie steht, Denn Sie selbst haben gesagt, nun an werden die Tod reisen, alle Generationen. Und deswegen ist glücklich der Mensch, der Sie hochreißen, der Sie hat. Und das Wort Wille steht im Gegensatz zu dem Wort Zufall. Dann, wenn ein Mensch sagen würde, ich habe einen anderen Menschen erst durch Zufall gesehen oder getroffen, dann würde das den Willen Gottes in seinem Leben sozusagen scheitern lassen. كل شيء بحكمة قد صدر بينطبق على حياة كل واحد فينا كل شيء بحكمة قد صدر Ein Vers im Evangelium, darin steht geschrieben, dass alles durch die Weisheit erschaffen wurde. في حكمة كانت بعيدة جدا في حياة حنة ويوقين. Es gab eine große Weisheit im Leben der Eltern von Maria, Hanna und Zacharias. Wissen, dass es drei gibt, die beteiligt waren an der Verkündigung der Menschenwerdung bzw. an der Geburt Jesu Christi, das waren die Eltern, Anna und Zacharias, der Jungfrau Maria, Elisabeth und Joachim. Anna und Joachim und Zacharias und Elisabeth. Hanna, sie kennt den Zähne, sie hat sich die Eier und auch der Arme öffnen. An der Omea, die ihre Gitte hat, Hanna war eine ganz normale Frau, wie sie in dieser Zeit damals üblich war. Deren Wunsch war, dass sie einen Jungen zur Welt als Kind bekommen müssen. Und sie betete bis ins hohe Alter, dass der Gott ein Kind schenkt. Denn es war damals üblich, dass eine Mutter, dass eine Frau kein Kind hat, dass es eine Schande für sie ist. Nicht Arab, was? Nein, das ist eine Sache, die ich habe. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe nicht nur eine Schande für sie, sondern man sah es darin, dass man sah es als Zorn Gottes für diesen Menschen. Deswegen war diese Frau gedemütigt vor sich selbst, vor ihrem Mann und vor der ganzen jüdischen Gemeinschaft. Was beweist uns dieses biblische? Denn als die Jungfrau Maria Elisabeth besuchte, sagte Elisabeth zu ihr, der Herr hat mich auf mich geschaut, um die Schande von mir wegzunehmen. Und Hannah selbst hat gesagt, als sie ihr Kind bekommen hat, woher du hast auf die Schande deiner Sklaven geschaut. Das war Hannah, die Mutter des Propheten Samuel. Wie ich schuf, die heißt noch, wie ist noch Memon? Ach, die Memon, ja, nee. من يوم يوم يعني إيه معنى يوم يوم يوم صلاة بتعمل لا لا التكلم في التكليف صلاة خاصة بي اسمه صلاة صلاة بيسك أو صلاة السبوع لكن كلمة ميرا كلمة ثانية عادية كلمة ثانية عادية كل واحد عن الموضوع حد عارف ميرا يعني مخطوط ايه؟ مخطوط فين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا رسالة هو كلمة ميمر يعني تذكار كلمة ميمر يعني تشتغل، يعني تروح جماعه الصعايده دول اللي جوه شويه كده يقول لك نيمر ملاك، يعني تختار ملاك نيمر ملاك، هتختار ملاك نيمر. يعني قصه حقيقيه حصلت في التاريخ، ودي فيها كتير كتبوا عنها، منهم محمد السلوك ومن الافراد السرياني كتير قوي كتبوا ميامر. ميامر زي كتاب استكسار، وزي كتاب زي كيس اسبوعي كمان كده كنيسه. لا خطوات زي القرارات الكتابيه، لكن في ميامر وفي استكسار وفي كتاب تاب في كنيسه كمان في كتاب في القديسين. حد عارفه وين؟ بسمان مظبوط زي ما قال بطل كده. الثلاثة اللي كده هما ميمر وسنكسار وبسمان، وكلهم دول بيتكلموا عن قصص قديسين أو شهداء أو حكايات عن أعمال سامي الملك ميخائيل أو غابرييل أو روفييل أو سوريين. Es gibt unsere Gottesgeschichte sozusagen drei Quellen für die Geschichten der Heiligen. Das ist der Nar und Snixar und der Mim. Das heißt, im Deutschen heißt es einfach wirklich die Memoiren, also die Erinnerungen an den. Es gab eine große. Es gab eine große Weise, die daran bestand, dass die Mutter der Jungfrau Maria erst im fortgeschrittenen Alter, erst im hohen Alter ein Kind gebiert. Und sie hat sehr viel gebetet, damit ihr Gott ihr dieses Kind schenkt. Und im 4. Jahrhundert nach Christus gab es einen großen Heiligen namens Abraham Sovieni. كتب في ميمة بن ميامو إذ إيه كان بتقوله حملة أم العالمين في صلواتها. Und er schrieb dort in seinen Geschichten, was die Jungfrau, was die Mutter der Jungfrau Maria in ihren Gebeten gesagt hat. كان بتقول لي كان بتقول كده بينما كانت تصلي تمدد حرصها في كل وقت صائلة أي شيء تساوي حياتي من الدنيا مع تجريدي من النسل. في مشكلة مش عارف اللغة العربية هو. يعني إيه تساوي حياتي أنا من غير ما يكون معي خلق أو ناس توافق صغيرين. Sie sagte in ihrem Gebeten, was ist mein Leben schon wert ohne ein Kind? أنت يا مصعب الحقيقة، أنت إيه؟ البهائم والطيور وكل المخلوقات ترزق نسجا. البهائم والطيور والمخلوقات ترزق نسجا. Sie sagte, dass alle Tiere und alle Vögel und alle Geschöpfe auf dieser Welt Kinder haben. أما أنا فلم أرزق. Aber in mir wurde kein Kind geschenkt. الويل لي فإن حزني عظيم جدا. Sie sagte, weh mir, denn mein Unglück ist sehr groß. Und der Glück kennt ihr genau. Hängen. العظيمية. أسألك أيها الإله العظيم الدائم وحده. Ich bitte dich, o großer und ewiger Gott. الذي سمع صلاة سارة زوجة ابن إبراهيم. Der das Gebet von Sarah, der Mann von Abraham, hörte. وأعطاها إسحاق بعد الكبر. Und ihr im fortgeschrittenen Alter Isaac schenkte. والذي سمع إبراهيم وأعطاها يوسف بن يمين. Und der Frau erhörte und ihr Benjamin und Josef schenkte. Ich bitte dich, meine Stimme, mich, meine Sünderin, eine Sünderin zu hören. Schenke mir ein Kind, denn ich wurde schon gedemütigt und meine Schande ist groß unter meinen Leuten. لكن الإنسان اللي بيعيش في مرارة شديدة جدا لما يحس إن غضب ربنا عليه بتبقى محتقرة وكان نفسها من نفسها ومحتقرة من زوجها اللي معاها في البيت اللي هو شريك حياتها ومحتقرة من أهل زوجها ومن أهل عشيرتها بيبقى الوضع مؤلم جدا نفسيا على الإنسان اللي يمر بظروف دي. ما Man muss beachten, dass diese Worte zwar jetzt einfach klingen, aber damals für diese Frau, dass sie gedemütigt war und dass ihre Schande bewusst war, vor allem für sich selbst, von zwei Mann, und vor allem von den Verwandten, ihres Mannes. Juli, meine Frau, zu lernen, Juli. وعندما كانت تصلي هذا زهر لها ملاك الرجل من جبريل بنور سماوي وقال لها تاريخ العرض افرايم سكت als sie betete erschien ihr der Erzengel Gabriel und sagte zu ihr يا حنة ان الله سمع دعائك وصلواتك وها انت كريمة الدين ابنة مباركة انا der Herr hat eine gewisse Herz und du wirst eine gesegnete Tochter gewinnen وسيكون لها مطلوبة الى جميع الاجيال Und sie wird gelobpreist von allen Generationen. يبقى كلام مين كلام متطرف مع جبريل؟ كلام الوحي الإلهي هو زمنه الآن جميع الأجيال تعمل إيه؟ تطور منه. وبعدين هو كده فأجابت حنة الملاك جبريل وقالت: حي هو الرب. فسألت حنة zum Erzengel Gabriel: Lebendig ist der Gott. لو أنني بتخدم مولودك كما قلت لي فسوف أقدمه للرب الإله. Wenn ich wirklich eine Tochter kriegen würde, kriegen sollte, dann werde ich sie dem Herrn schenken. لتغرق بمعنى أيام حياتها في هيكله المقدس. Mit sie in seinem heiligen Tempel ihr ganzes Leben lang dienen wird. عشان كده أعرف أنا راح أحكي عليها كم سنة. بعد ما بدأت تمشي على رجلها وما هو الذي هيك الصخور عشان صار يطوف بالجنب بتاعها الا اخر بيت بلاك كوبريل مباشر. Deswegen ging die Information schon im Alter von zwei Jahren in den Tempel. في واحد يقول دايما ليه الله يشتغل متاخر؟ ليه دايما ربنا يتاخر؟ Man kann jetzt fragen, warum verspätet sich Gott immer? لما ربنا يتاخر عن طرف انا طلبته اكيد في حكمه سماويه أكبر من فكري وأكبر من عقلي في شيء Wenn Gott sich bei etwas verspätet, muss ich wissen, dass darin eine große göttliche Weisheit besteht. في الوقت اللي كان فيه حنة بتصلي كان أيضا زوجها يوقيم راح البرية معهم الناس هناك وصلى قعد فيها 40 يوم يصلي ليل ونهار. In der gleichen Zeit betete auch ihr Mann Joachim und machte sich dort eine Stelle, wo er 40 Tage lang betete. Und am Ende der 40 Tage erschien der Erzengel Gabriel und verkündete ihm die gleiche Verbindung wie seine Frau Hanna. وأعطاه الناس المبارك وممجد من جميع العالم على مر التاريخ. Deswegen, wenn Gott sich verspätet, besteht darin eine Weisheit. Denn sowohl war es bei Joachim und Hanna, als er ihnen ihre Tochter schenkte, bekamen sie eine Tochter, die von allen Generationen gelobt wurde. أباء العهد القديم وأنبياء العهد الذين طلبوها وأباء العهد الجديد كلهم كل مراحل حياتهم Sowohl die Propheten des Alten als auch des Neuen Testaments haben sie gelobt. نفس التدبير الإلهي اللي كان في حياة عم مريم هو نفس التدبير الإلهي اللي كان في حياة زكريا وإليصابات. Die gleiche Bestimmung, die im Leben der Jungfrau Maria auftrat, war es, die im Leben von Elisabeth und Zacharias auftrat. لأنه كان في ارتباط كبير ما بين شخص المسيح ده وكل المجد ويوحنا المعمدان اللي هو جاي هيتبدل قدام المسيح. Denn es gab eine große Verbindung zwischen der Person Christus und dem Heiligen Johannes des Täufers. عشان خاطر كده تاني الواحد فاكر مليون. ليه ربنا بيسمعنا بسرعة ليه؟ Deswegen kann man auch immer fragen, warum verspätet sich oder warum erhört mich Gott nicht sofort. ربنا بيسمعنا بسرعة في الحالة الآتية. لو أنا طلبت شرف Der Herr erhört dich in folgenden Fällen nicht. Erstens, wenn ich etwas Böses verlange. Oder wenn ich etwas Böses verlange, aber es dessen Zeit noch nicht gekommen ist. Deswegen verschiebt Gott es zeitlich, denn so wie es in der Bibel steht, dass alles unter dem Himmel seine Zeit hat. Diesen Vers sagt Zacharias, der Priester, مع انه هو تسلط مرارة تسلط حارة وكان ربنا عشان في ناس لذلك وصل سن الياس ان هو ممكن يخالف امر كل الناس. Obwohl er viel betete und im Alter, im hoffnungslosen Alter, gekommen ist, wo er mit dem Kind mehr bekommen kann. طبعاً احنا مدركين خلال العيد الانجيل ان في فرق بين زكريا والعذراء الوالي. العذراء الوالي ما شكلش كلام الملاك لكن استطاع الملاك كيف يكون لهذا الاصلاح الرجل. Natürlich besteht ein großer Unterschied zwischen Zacharias, dem Priester, und Jungfrau Maria. Denn Jungfrau Maria zweifelt sie nicht. Aber Zacharias war ein, wo er kein Kahin, Kirib, Muntachabin, in der er nur nachher die Kursie und Marhabi Yats in der Heirat. Obwohl Zacharias schon ein großer Priester war, kann man trotzdem in einem Bereich der Hoffnungslosigkeit in seinem Leben machen. Man kann sich bejudrig, aber man kann sich jahrelang, aber man kann sich fragen, wenn man die Habe, die Haare, die Haare, هو بهي أهل بجهز هذا. هذا مش فشان بس قط أجلس بس مين فاضي أجلس. وأنا وأنت كمان. الواحد من الناس بيترك إن أحيانا في حاجات هو ربنا ربنا الآخر عنه لازم لو هو مسلم مشيئة ربنا وإرادة ربنا لازم يعمل يقين الإيمان إن ربنا بيجهز له حاجة على حلوة فهي سجلة وهي تركيبة. Und auch wir, wenn wir etwas von Gott verlangen, und uns und unser Leben dem Herrn hingeben müssen, müssen einen großen Glauben haben, dass darin eine große Weisheit besteht. Auch können wir die Situation nach unserem Willen ablaufen lassen? Wir wollen, dass Gott für uns etwas tut, ohne dass wir ihn ohne dass es wir ohne dass wir es von ihm verlangen, nur durch unseren Willen. In der Heiligen Schrift steht ein Vers, der sagt, ihr bittet um etwas, doch ihr bekommt es nicht, denn was du nur bittet, ist etwas Schlechtes. Er tut es nicht, um unseren Willen sozusagen scheitern zu lassen, sondern er tut es, weil er etwas Besseres für uns vorbereitet hat. الآية الجميلة اللي قلناها لكل شيء تحت السماء وقت آية نافعة علينا كلنا في حياتنا لازم كل واحد يعرف كل حاجة في حياته إن كل حاجة ليها وقت. Der erste sagt, alles in unserem Leben hat seine Zeit, ist ein sehr nützlicher Vers, denn wir müssen wissen, dass alles immer zur passenden Zeit geschieht. لو أنا حطيت كلمة كل شيء تحت السماء وقت مع كل مشيئتك، أبقى الإنسان خاضع لمشيئة ربنا ربنا في حياته. Wenn ich den Vers, dass alles unser Leben seine Zeit hat, mit dem Vers, dein Wille geschehe, verbinde und in Verbindung setze, dann sind es zwei nützliche Verse für mich und dass der Wille Gottes geschehen wird. هل إبراهيم أو الآباء في العهد القديم كان يفكر إن في يوم من الأيام لكل ناس من الصبر مرات وزوجته؟ Hätte etwa Abraham gedacht, dass von seiner Frau Sarah noch ein Kind bekommt? وصل به العمر 100 سنة وسارة وصل به عمر 90 سنة. Er war schon über 100 Jahre alt und Sarah über 90 Jahre alt. حتى ان المشاعر البشريه حكمت في ساره زوجة اسحاق وعن فكره بريئه من ربنا. Aus diesem Grund war Sarah durch ihre menschlichen Gefühle gelenkt. لما سمعت كلام الضيوف واحد من الضيوف الكبار اللي معانا مع عمر الكين فاذا كان احنا زملاء الله في العهد الكين اللي حكوا لي بس يقول الكتاب وضحكت ساره. Als sie die Worte der drei Gäste hörte und einer davon war eine Erscheinung des Herrn im Alten Testament. So steht in der Heiligen Bibel, dass Sarah anfängt zu lachen. Dieses Lachen zeigt uns die menschliche Schwäche, das nicht verstehen kann, was Gott in seinem Leben vorbereiten kann. Hat eine Sarah عملت ما يصعب أن تفعله أي زوجة أو أي ست في الدنيا كلها. Sarah machte etwas, was für eine Frau auf der ganzen Welt schwierig sein könnte. لما حس إن بعد سنة عروسة كبيرة في السن تخلف بها الأيام قامت إحدى جارياتها وهي هاجرة ثلاث لؤات لإبراهيم خذ لي زوجة عشان يكون لي منها نسل. Denn als sie schon alt wurde, nahm sie eine ihrer Sklaven und gab sie ihrem Mann und sagte zu ihm, sie soll erst wollte sie als Frau nehmen, damit sie durch diese Sklaven ein Kind bekommt. Und niemals hätte sie gedacht, dass sie ein Kind bekommen könnte, und nicht nur irgendein Kind, sondern ein Kind, dass durch dieses Kind alle Generationen gesegnet wurden. Der Weg Gottes ist immer etwas Nützliches und etwas Gutes in unserem Leben. يقول إن إبراهيم أو الآباء والصبر ما كانش يعني يقدر ياكل أو يشرب إلا إذا كان معاه حد من الضيوف أو الغرباء أو الفقراء. فكان كل يوم يقعد على باب الخيمة أي واحد عبر طريق ياخده عنده يعمل له أكل يجهز له أكل ياكل معاه وكان يحس بلذة ويحس طعم الأكل إن هو يعمل حاجة كويسة. إن إبراهيم إن يدشن بشيكتا شيخ يشير إن أبراهام وسارة niemals allein essen konnten ohne dass ein Fremder oder ein Armer mit ihnen zu dritt essen kann. Und deswegen war irgendeiner, der vorbeiging, haben sie ihn gerufen, dass er mit ihm essen kann. Und die jüdische Tradition sagt auch, dass der Teufel darauf neidisch wurde und jeden Fremden oder jeden Armen, der dort vorbeigehen könnte, ihm dort aufhielt, damit Abraham nichts Gutes an diesem Mann tun kann. Aber als Gott das sah, erschien er mit zwei Engeln. Und die Geschichte verendete sich, dass er ihm sagte, dass er noch, also dass er nächstes Jahr ein Kind bekommen würde. Und einer dieser drei war eine Erscheinung des Herrn im Alten Testament. قصة العقربية كلها تدبير إلهي تدبير إلهي بعيد عن المشاكل الإنسانية. Muss man sagen, dass das ganze Leben der Jungfrau Maria aus dem Willen Gottes besteht und irgendein menschliches Zutun. ربنا دايما يخرج من الأكل الأكل من جهة الحلاوة طلع من الحاجة ماشية حاجة كويسة. Gott nimmt immer aus dem Schlechten das Gute daraus. طلع من الحرمان حمل اليقين من العذراء. Er nimmt Namen aus dieser Kinderlosigkeit von Abraham und Sarah, Isaac, dem Nachkommen und aus Jakob und Rahel. يوسف وبنيامين. وطلع من حنان ابو شمشون وزوجته شمشون الجبار اللي طهر شعوب. Und aus der Kinderlosigkeit der Eltern von Samson brachte er Samson, der die ganzen Völker von der Kirche und unsere Säule erhöht war عنها حتى سنين. الله دايما يشتغل في رقبته مع الانسان اللي بيرضى عليه رقبته. Man kann sagen, dass Gott mit seinem Willen immer mit dem Menschen zusammenarbeitet, der sich seinem Willen ermutigt. Gott arbeitet mit dem Menschen zusammen, mit seinem Willen zusammen, mit dem Menschen, der sich seinem Willen ermutigt. Und die Jungfrau Maria folgte den Willen des Herrn von ihrer Geburt an bis zum Tag ihres Todes.